Übertragen auf die konkrete Praxis wird es vor diesem eher theoretisch-philosophischen Hintergrund im Naturschutz künftig vor allem um zwei Dinge gehen. Parks müssen erstens besser finanziert und verwaltet werden, damit sie nicht nur theoretisch als sogenannte Paperparks existieren. Und zweitens wird das Austarieren zwischen Schutz und Nutzung stärker im Fokus stehen. Die Parks können sich nicht auf Dauer isolieren, jedenfalls nicht vollständig. Naturschutz kann nur erfolgreich sein, wenn er die sozialen und kulturellen Belange und Bedürfnisse der Bevölkerung in der Region oder Landschaft berücksichtigt, in die er eingebettet ist. Das gilt schon deshalb, weil zum Beispiel Afrikas Bevölkerung zu fast einem Drittel in der Umgebung von geschützten Gebieten lebt, und zwar im Umkreis von nur 10 Kilometern. Wirksamer Naturschutz wird nicht funktionieren, wenn die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes außen vor bleiben. Den Naturschutz gerade in ärmeren Ländern zu vernachlässigen, schadet dem Erhalt der überlebenswichtigen Biodiversität und damit uns allen, nützt aber auch der lokalen Bevölkerung nicht. Denn sie ist stark auf die Dienstleistungen intakter Ökosysteme angewiesen, wie sie in gut geführten Parks existieren. So speisen sich 40 der 50 größten Wasserspeicher in Afrika zu einem guten Teil aus Wasser von Naturschutzgebieten. Auch besteht der Tourismus dort zu fast 90% aus Naturreisen und Erfahrungen. Er ist ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor in Afrika, der Jobs schafft und Einnahmen generiert. Deshalb kommt es auf einen gerechten Vorteilsausgleich an, wie das in der Fachsprache heißt. Das bedeutet, lokale Gemeinschaften und ihre Land- und Nutzungsrechte müssen berücksichtigt werden und von Anfang an in die Planung und Einrichtung der Parks eingebunden sein. Zudem müssen sie an den Einnahmen der Parks beteiligt werden. Möglicherweise bedeutet es auch, begrenzte Fisch- und Jagdrechte zu vergeben, Land- und Viehwirtschaft bis zu einem gewissen Grad und auf nachhaltiger Basis zuzulassen. Auch Entschädigungszahlungen für den Verzicht, etwa auf Jagd oder Landwirtschaft, sind denkbar. Was im Einzelnen zu tun ist, hängt von der jeweiligen Situation einer Region, eines Landes oder einer Landschaft ab. Aber klar ist, dass soziale Kriterien künftig eine viel stärkere Rolle spielen müssen als in der Vergangenheit.